Ihr hört Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 79 mit The Nice, The Damned, The Shangri-Las, Tom und Jerry, The Angels, The Birds, Ryan Ogre und Julie Driscoll, The Band, Lalo Guerrero, Roy Brown, Johnny Guitar Watson, Tim Thompson und Dave Brubeck. Das Dave Brubeck Quartett aus dem Jahre 1954 mit der Paul Desmond Komposition Audrey. Paul Desmond war der Altsaxophonist des Quartetts und stand angeblich sehr auf Audrey Hepburn, eine Schauspielerin aus Hollywood. Ziemlich zum Ende dieser Sendung werden wir noch einmal Dave Brubeck hören mit Blue Rondo à la Turk. Jetzt hören wir allerdings eine Version der Rockband The Nice, Rondo aus dem Jahre 1968. We'll be right back. Laufe der späten 1960er und vor allem der folgenden 1970er Jahre waren nicht wenige Rockmusiker von dem Gedanken nahezu besessen, ihre Musik müsste anspruchsvoller werden und betreffend der Komposition komplexer werden. Die Beherrschung der Instrumente müsste unbedingt virtuos sein. Das hatte in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zur Folge, dass einige Bands den genauen gegenteiligen Weg gingen und dort wieder anknüpften, wo die Rock- und Popmusik so etwa Mitte der 60er Jahre aufgehört hatte, vor der Zeit der Rockopern, Konzeptalben und Endlos-Soli. 1977 fragten The Damned, wie die Shangri-La schon 1964, Is he really going out with him? The Damned 1977 in New Rose, The Shangri-Las 1964 in Leader of the Pack. Is she really going out with him? Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, it shines. Don't get too close or it'll burn your eyes. Don't you run away that way. You can come back another day. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. I never thought this could happen to me. I'm so strange, oh why should it be? I don't deserve somebody this great. Oh, I better go, or it'll be too late. Like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have gotta be. I've got a new rose, I've got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. Like a brand new rose in town. Down. was left. What he heard, I'll never know. He went away, and you hung around, and bothered me every night. And when I wouldn't go out with you, you said things that weren't very nice. My boyfriend's back, and you're gonna be in trouble. Hey la, hey la, my boyfriend's when you see him coming, better cut out on the double. Hey la, hey la, my boyfriend's back. You've been spreading lies that I was untrue. Look out now, cause he's coming after you. Hey la, my boyfriend's back. If I Nach den Shangri-Las und Leader of the Pack hörten wir Tico and the Triumphs mit Motorcycle. Das wurde 1961 aufgenommen. Als Leadvokalist hörten wir Jerry Landis, ein Künstlername von Paul Simon, der bereits zwischen 1957 und 1964 über 30 Titel geschrieben, produziert und aufgenommen hatte, zum Teil auch schon mit Art Garfunkel unter dem Namen Tom und Jerry. Motorcycle erreichte Platz 99 der USA Top 100, wurde aber immerhin in der Bundesrepublik ein moderater Hit, nämlich Platz 27. Von Benny Quick, Motorbiene hieß das Ding damals, und Benny Quick hieß übrigens Rolf Müller und wurde Silvester 1943 in Essen geboren. Nach Paul Simon drohten The Angels My Boyfriend's Back, ein Hit von 1963 auf Smash Records erschien, zur Hochzeit der Girl Groups. This Wheels on Fire wurde 1967 vom The Band-Bassisten Rick Danko und Bob Dylan geschrieben und im gleichen Jahr aufgenommen, doch erst 1975 auf den Basement-Tapes veröffentlicht. Wir hören jetzt drei Versionen: The Byrds von 1969, The Julie Driscoll und Brian Auger 1968 sowie The Band aus Kanada aus dem gleichen Jahr. Your memory serves you well. We were gonna meet again anyway. So I'm gonna unpack all my things and sit before it gets too late. No man alive will comfort you with another tale to tell. And you know that we shall meet again if your memory. On fire. Get you your favors done. But after serves you well. Wheels on fire. Serves you well. Zurück in der Zeit aus den späten 60ern in die späten 40er und frühen 50er Jahre. Damals gab es den Begriff Rock'n'Roll als Musikrichtung noch nicht. Das hieß dann entweder Jump Blues oder Resonant Blues. Hier nun drei Beispiele: La Guerrero, Marihuana Boogie aus dem Jahre 1949, im Jahr darauf 1950, Roy Brown, Love Don't Love Nobody mit Rennie Hall an der Gitarre, gefolgt von Johnny Guitar Watson, Highway 60. Se alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Vamos a tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena jaina para echar un buen borlo ese. Porque está bute de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Cuando le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas, ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas, que ya estoy volador. We'll be right back. nobody. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Love is the devil, but it won't get me. Love is fine if it's on your side. Love did me wrong and how I cried. Love made baby put me down, and now the news is all over town. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Love don't love nobody. Doggone your love, I'm through with you now. Stopped in Oklahoma and I covered all the ground, looking for my baby, but she couldn't be found. Wonder where she is now. Back to the house. Oh yeah. Back to the house. Back to the highway. I'll always travel along this highway side. If you happen to see my baby, won't you please let her ride? I've been traveling 3 days straight. I've even been to California to the Golden Gate. Wonder where she is now. Yeah, back to the highway. Back to the highway. Back to the highway just to die. Lalo Guerrero war ein Gitarrist, Sänger und Bandleader, der seit 1939 aktiv war. Seine Einflüsse umfassten nicht nur Rhythm and Blues und Swing, sondern auch Mambo, Salsa, Rock'n'Roll. Guerrero war nicht nur für seine Parodien bekannter Hits bekannt, sondern er war darüber hinaus ein politischer Aktivist, was die rechte mexikanischstämmiger Farmarbeiter angeht. Roy Brown aus New Orleans, seine bekannteste Komposition ist Good Rockin' Tonight, vermutlich weil das ein gewisser Elvis Presley Mitte der 1950er Jahre für Sun Records aufnahm. Sein größter Verkaufserfolg war aber Hard Luck Blues. Es folgten noch andere, wie zum Beispiel Love Don't Love Nobody, was wir gerade gehört hatten. Alle für das Label King Records. Als Brown für diese Hits so gut wie kein Geld bekam, verklagte er das Label, was zu dieser Zeit sich so gut wie niemand traute. Das ließ sich das Label, das den Prozess da nicht gewann, aber nicht gefallen und hetzte ihn die Steuerfahndung auf den Hals. Brown kam den Nachzahlungen nicht nach und musste sogar ins Gefängnis. Aber das war noch nicht alles. Roy Brown kam auf eine Blacklist, die seine Schallplattenkarriere für einige Jahre lahmlegte, und auch Veranstalter hatten Probleme, wenn sie ihn engagierten. So ging er dann mit Jazz-Leuten wie Lionel Hampton auf Tournee. Johnny Guitar Watson war Jahrgang 1935 und startete seine Karriere schon als Teenager. Highway 60, übrigens auch aufgenommen für das King Records Label in Cincinnati. Ja, Johnny Guitar Watson spielte von Rhythm and Blues, Rock'n'Roll, Instrumental, Rockstücke bis hin zu Funk und Disco in den 70er und 80er Jahren. Eigentlich alles, natürlich nicht zu vergessen den Blues. Darüber hinaus, trotz des Namens Guitar Watson, war er auch ein ausgezeichneter Pianist, der auch Platten herausbrachte für das Chess-Label, auf denen man ihn nur klavierspielend und singend erlebte. Wie am Anfang der Sendung angekündigt, folgt nun Dave Brubecks Blue Rondo à la Turk. Thank you. 20 Jahre bevor es die Simpsons als Trickfamilie auf den Bildschirm schafften, gab es 1900, Anfang der 60er Jahre, sage ich mal, die Flintstones. Die Flintstones sind in Deutschland besser bekannt unter dem Namen Familie Feuerstein. Nachdem ich in einer der früheren Sendungen schon das Thema der Simpsons von Danny Gatton, einem Gitarristen, spielen ließ, folgt jetzt nachträglich The Flintstones, die Vorgänger der Simpsons, aber diesmal dargeboten solo von Tim Thompson aus Nashville. Das war es mit Framatz Musikalisches Fundbüro. Ich bedanke mich wie üblich für die Aufmerksamkeit und wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tim Thompson, Theme from the Flintstones.